Vorbei mit den Saluten für das feste Schiff, der Heilige Geist, vorbei mit günstigen Winden und glücklichen Abenteuern. Nun faulte es tief unter dem Tang, beim Toben der tollen Männer, wenn die steigende Flut sich vor der Insel bäumte. Von jeher war mir dies ein seltsamer Gedanke, der noch an Seltsamkeit wuchs, je mehr ich über Spanien erfuhr, von wo es aus die Segel gehisst, in Begleitung einer so stolzen Schar und von König Philipp, dem üppigen Monarchen, ausgesandt. Und nun muss ich berichten, dass die Espiritu Santo an jenem Tage auf meinem Wege von Grisopal mir viel im Sinne lag. Ich hatte die wohlwollende Aufmerksamkeit unseres damaligen Rektors der Edinburgher Universität, des berühmten Schriftstellers Dr. Robertson, gewonnen und war von ihm mit der Ordnung und Auslese einiger alter Schriften betraut worden, und an einer Stelle fand ich zu meinem größten Überraschen eine Aufzeichnung über dasselbe Schiff, die Espiritu Santo, mitsamt dem Namen seines Kapitäns, und wie es mit einem großen Teil des spanischen Schatzes beladen gewesen und auf der Ross von Grisopal gesunken sei. Die genaue Stelle jedoch hatte man von den wilden Stämmen jenes Ortes und jener Zeit trotz aller Nachforschungen des Königs nicht erkunden können. Wenn ich das eine nun zum anderen fügte und König Jamies Goldsuchertätigkeit mit unserer Inseltradition verband, musste in mir der Glaube erstarken, dass der Ort, den der König vergeblich zu erfragen suchte, kein anderer als die enge Bucht von Sandak auf meines Onkels Gebiet sein konnte. Und da ich von jeher einen Hang zur Technik besaß, hatte ich hin und her überlegt, wie jenes gute Schiff mitsamt seinen Ingards, Unzen und Dublonen zu heben und unser Haus Darnaway zu seinem lang entschwundenen Ansehen und Reichtum zurückzubringen sei. Es war ein Plan, den ich rasch bereuen sollte. Meinem Denken wurde gar bald eine andere Richtung gegeben, und seitdem ich Zeuge eines seltsamen Gottesurteils geworden bin, hat mein Gewissen den Gedanken an die Schätze der Toten nicht ertragen können. Aber selbst zu jener Zeit muss ich mich von schmutziger Habgier freisprechen. Begehrte ich Reichtum, dann nicht für mich selbst, sondern um einer willen, die meinem Herzen nahestand. Für meines Onkels Tochter Mary Ellen. Sie hatte eine Zeit lang auf dem Festlande die Schule besucht und eine gute Erziehung genossen, ohne die sie, armes Kind, glücklicher dran gewesen wäre. Denn Arras war für sie nicht der rechte Ort, mit Rory, dem alten Diener, und ihrem Vater als einzigen Gesellschaftern. Dieser, schlecht und recht auf dem Lande unter den Kameroniern erzogen, ein langjähriger Clyde- und Inselschiffer, der jetzt aus tiefstem Herzen missvergnügt seine Schafe regierte und eine spärliche Küstenfischerei ums liebe Brot betrieb, war einer der unglücklichsten Männer Schottlands. Er schien mir, der nur ein, zwei Monate blieb, der Aufenthalt dort langwierig. Wie viel mehr dann noch ihr, die Jahr aus, Jahr ein unter den Schafen und schwirrenden Möwen bei Tanz und Sang der tollen Männer auf der Roost ihre Tage in jener Einöde verbrachte.